Kapitel 10. Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.11. Beispielgespräch. Validierende Kommunikation mit an Demenz Erkrankten. Guten Morgen, Frau Maurer. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute, Frau Maurer? Ich gehe nicht. Wieso sagen Sie das? Warum sollte ich gehen? Nein, Sie gehen nicht. Ich möchte wissen, wie Sie sich heute fühlen. Fühlen Sie sich gut? Nein. Es geht mir schlecht. Um die Wahrheit zu sagen, miserabel. Dieser Mann ist heute Nacht wieder an meinen Schrank gekommen. Ein Mann ist in Ihren Schrank gekommen? Nein, nicht in den Schrank. Wieso sagen Sie das? Ich meine, er ist in mein gekommen. In Ihr Zimmer? Richtig. Er kommt jede Nacht in mein Zimmer und macht seltsame Geräusche. Wie unangenehm. Das ärgert Sie. Das verstehe ich. Das ärgert mich sehr. Warum tun Sie nichts dagegen? Es macht Sie wütend, dass nachts ein Mann in Ihr Zimmer kommt. Fuchs, teufelswild macht mich das. Ich habe schon mehrfach die Polizei gerufen, aber die machen auch nichts. Das tut mir leid. Was könnten wir tun, um das zu ändern? Haben Sie schon mit den Pflegekräften darüber gesprochen? Ich bin mir sicher, sie können Ihnen helfen. Was meinen Sie? Ich bin mir sicher, die Pflegekräfte finden eine Lösung für das Problem. Was für Pflegekräfte? Die Schwestern. Sie können Ihnen bestimmt helfen. Ach so, die Schwestern. Helfen? Wobei? Sie haben gesagt, nachts komme immer wieder ein Mann in Ihr Zimmer, der Sie störe. Ach ja. Und was haben die Schwestern damit zu tun? Sie können vielleicht dabei helfen, dass der Mann Sie nicht mehr stört in der Nacht. Ah, ja. Meinen Sie? Ja, versuchen Sie es mal. Gut, ich versuche es. Frau Maurer, ich möchte Ihnen jetzt Blut abnehmen. Blut abnehmen? Warum wollen Sie mir mein Blut wegnehmen? Das will ich nicht. Ich will Ihnen nicht Ihr Blut wegnehmen, Frau Maurer. Ich möchte Ihr Blut untersuchen, damit wir wissen, ob damit alles in Ordnung ist. Deswegen möchte ich ein wenig Blut aus Ihrem Arm nehmen. Nein, das will ich nicht. Das piekst immer so unangenehm. Ich hasse, wie heißt das? Schon immer habe ich gehasst. Schon als Kind. Meinen Sie Spritzen? Ja, Spritzen, genau. Ich hasse Spritzen. Ich gebe Ihnen keine Spritze. Zuerst binde ich das hier. Der Arzt zeigt einen Stauschlauch. Um Ihren Arm, damit sich das Blut sammeln kann. Dann piekse ich Sie kurz hiermit. Er zeigt eine Kanüle. Und hole ein bisschen Blut aus Ihrem Arm. Das kommt hier hinein. Er zeigt ein Röhrchen. Alles geht schnell und tut nicht weh. Versprochen. Aber warum? Was soll das? Wozu brauchen Sie mein Blut? Wir möchten Ihr Blut ansehen, damit wir wissen, was Ihnen fehlt. Sie sollen sich wieder gut fühlen. Das wollen Sie auch, oder? Sie wollen gesund werden. Ich weiß nicht. Ich fühle mich gut. Sie fühlen sich gut. Das freut mich. Ich denke aber, Sie könnten sich noch besser fühlen. Sie könnten zum Beispiel im Garten spazieren gehen. Das können Sie im Moment nicht, stimmt's? Ja, das stimmt. Gut, dann suche ich jetzt eine Stelle an Ihrem Arm, an der ich gut Blut abnehmen kann. Einverstanden? Wenn es sein muss.